meinem Sold, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort, bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten Haus. Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und Schritt, gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt ihre mit. Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Träne selbst geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht, gar eifrig dient sie mir. Gar eifrig dient sie mir. Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum, ihr gilt das alles gleich. Wenn sie nur wandern, wandern kann, dann ist sie überreich. Der Weg ist stets ihr neu. Sie braucht nicht Lock und braucht nicht Lohn. Die Taub ist zu mir treu. Die Taub ist zu mir treu. Drum heg ich sie auch so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht. Kennt ihr sie, die Botin treuen sind, die Botin treuen sind. Drum heg ich sie auch so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht. Kennt ihr sie?